Kapitel 13. Wieder einmal musste Moto den etwa 3 Kilometer langen Weg entlang marschieren. Aber dieses Mal ging es wesentlich schneller, da er nun ein ungefähres Ziel vor Augen hatte und nicht einfach nur stupide jemanden folgen musste oder von Hoffnung getrieben wurde. Auch wenn es nur eine Vermutung war, klammerte er sich daran wie ein Kleinkind an seinen Stofftier. Er hatte keinen blassen Schimmer, was ihn erwarten würde oder was er tun sollte, aber er besaß wenigstens ein paar Anhaltspunkte, an denen er sich orientieren konnte und wodurch er neue Kraft schöpfte. Im Geiste jedoch herrschte ein absolutes Chaos. Auch wenn er es zu unterdrücken versuchte, verbarg sich tief in ihm der Liebesschmerz, das Heimweh und die sehnsüchtige Suche nach Normalität. Normalität, seine Mutter, seine Schwester, sein ganzes altes Leben war das Einzige, wonach er sich sehnte. Aber so langsam wurde ihm klar, dass es dieses alte Leben nicht mehr gab. Und egal, was die Zukunft auch bringe, es würde niemals wieder dasselbe sein. Dazu war einfach zu viel passiert. So viel, dass er selbst schon nicht mehr erfassen konnte, wie sehr er sich doch verändert hatte. Beim zweiten Anblick auf die riesige Stadtmauer wirkte diese nicht weniger imposant. Moto stand ratlos vor dem 15 Meter hohen Südtor und fragte sich, wie er denn ins Innere gelangen sollte. Eine Klingel oder etwas ähnliches gab es nicht und von den Magiern war niemand zu sehen. »Hey, hallo!« rief er so laut er konnte, als eine Wache über die Brüstung der Stadtmauer schaute. »Was willst du?« »Lass mich rein, ich habe meine Ausbildung beendet.« Der Kopf der Wache verschwand wieder hinter den Zinnen und einige Minuten passierte nichts, dass Moto schon ungeduldig mit den Füßen im Sand herumscharrte. Doch dann kam der Kopf wieder hervor. »Wie lautet dein Name?« »Moto Joe Wintertal.« Wieder warten, und dann bewegten sich die dicken Stadttore und Moto konnte durch einen Spalt hindurchschlüpfen. Dahinter, im äußeren Bezirk, warteten schon Kijo und Thomas. Er hätte ihn fast nicht wiedererkannt. Thomas wirkte jetzt dünner, fast schon ausgelaugt und trug nun ebenfalls eine Magierkluft, der von Kijo recht ähnlich. »Hallo Moto«, rief er und kam eilig näher. »Wir haben erst in ein paar Tagen mit dir gerechnet.« Ohne dass Moto antworten konnte, fragte Kijo sofort, »Wie lief deine Ausbildung?« Für einen Moment zögerte Moto und dachte an die Worte des Alten. Sein anfängliches Misstrauen war durch die nur noch weiter angewachsen. Er fragte sich, ob und wie weit er Kijo vertrauen konnte, ob er überhaupt irgendjemanden außer Thomas trauen konnte. Er wusste nicht, ob er umgeben von Freunden oder Feinden war, und das bereitete ihm ein mulmiges Gefühl in der Bauchgegend. Schließlich antwortete er, dass sie erfolgreich war. »Das ist ja wunderbar. Am besten wir sprechen morgen früh beim Magierrat vor, dort werden wir dich in unsere Kreise aufnehmen. Ich hole dich um 10 Uhr an der Kaserne ab, ruh dich noch ein bisschen aus.« Kurz verabschiedete sich der Magier und verschwand dann in der Menge auf dem großen Platz vorm Südtor. »Wie geht es dir?« fragte Moto, während sie weiter den Weg entlang schlenderten, dann abbogen, wo weniger Leute umherstreiften. »Oh gut, ich will dir etwas zeigen.« Thomas' Hände wanderten über die rechte Schulter, dann beugte er sich leicht nach vorne und zog das einen Meter lange Schwert aus der Scheide heraus. Fast ganz ohne Mühe schwang er es einige Male hin und her. »Wow, du hast ja richtige Fortschritte gemacht«, staunte Moto und setzte sich auf eine Bank, die zwischen mehreren Bäumen direkt an der Stadtmauer stand. »Und dabei sind das gerade mal 4 Tage her.« »Haben dich diese Idioten wenigstens in Ruhe gelassen?« »Ja, aber es war trotzdem kein Zuckerschlecken. Das Training war echt hart. Mir tun immer noch alle Muskeln weh, aber es hat sich gelohnt. Der Ausbilder meinte, ich solle morgen an der Abschlussprüfung des ersten Jahrganges teilnehmen.« »Beherrschst du überhaupt einen Zauber?« fragte Moto stutzig. »Nein, ich habe auch echt Bammel davor.« »Das brauchst du nicht. Wenn es einer schaffen kann, dann du.« »Das meinst du nicht ernst, aber trotzdem danke.« »Nein, echt. Ich kenne niemanden, der so einen Durchhaltewillen wie du besitzt.« »Danke. Aber erzähl mir mal von dir. Wie war deine Reise?« »Ist alles ein bisschen anders gekommen. Ich erzähl dir später davon.« »Sag mal, ist dir irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen?« »Du fragst mich, ob in einer Stadt der Magier etwas Ungewöhnliches passiert? Natürlich, hier passieren ständig ungewöhnliche Dinge wie Rituale oder Feiern.« »Das meine ich nicht. Hast du etwas Verdächtiges bemerkt?« »Wen verdächtigst du denn jetzt schon wieder? Die Magier?« »Ja, nein. Ach, ich weiß es auch nicht.« »Erzähl!« »Es geht nicht. Nicht, bevor ich mir nicht sicher bin.« Plötzlich schreckte Thomas auf. Der helle, kreischende Schrei einer Frau hatte seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Auch Moto war aufgeschreckt und sah nach rechts die Straße hinauf auf ein strohbedecktes, einfach gehaltenes Bauernhaus. Dort torkelte gerade ein Mann aus der Haustür, hinter ihm eine wütende Frau. Was hast du vor? Fragte Moto, als Thomas sich ruckartig in Bewegung setzte. Ich werde meine Pflicht als Magier ausüben. Aber du bist noch kein Magier, dachte Moto und folgte ihm aber schließlich. Die völlig aufgewühlte Frau hielt eine zerbrochene Flasche in der Hand und schubste dem Mann die Straße hinunter. Verzieh dich bloß! Schrie sie, worauf der Mann torkelnd umherwirbelte und ihr den Mittelfinger zeigte. Lass mich in Ruhe, du Schlampe! Dann drehte er sich wieder um und torkelte weiter den Sandweg entlang, direkt in Motos Arme, wo er zusammensackte. Moto rümpfte die Nase. Der Mann stank stark nach Alkohol. Was ist hier passiert? Schritt Thomas dazwischen. Die Frau musterte ihn kurz und warf ihm dann einen abweisenden Blick zu. Wer bist du? Thomas, ich bin ein Magierlehrling. Oh, dann kannst du diesen besoffenen Halunken ja mal ein paar Manieren beibringen. Beruhigen Sie sich doch erst einmal. Was ist denn passiert? Ist das Ihr Ehemann? Ja, leider. Früher war er mal ganz anders, aber jetzt hängt er nur noch in der Kneipe und ich muss mich ums Kind kümmern, regte sich die Frau auf. Ich arbeite ja auch schließlich den ganzen Tag, lallte der Ehemann sichtlich wütend, riss sich von Moto los und taumelte ein paar Schritte zu seiner Frau hin. Komm bloß nicht näher, schrie sie wütend und voller Aggression. Thomas versuchte sie weiter zu beruhigen, aber sie wollte und konnte sich nicht beugen. Dann bemerkte er ein kleines Mädchen in einem roten Kleid im Türrahmen des Bauernhauses. Thomas eilte zu ihr und umschloss die winzige, zärtliche Hand des Mädchen und geleitete sie zu ihrem Vater. Das ist deine Tochter. Sie braucht eine Mutter und einen Vater. Sie ist unschuldig und weiß nicht einmal, was das Wort Streit bedeutet, bis ihr ihr es zeigt. Also legt euren Streit bei. Der Mann fiel auf die Knie und starrte in die Augen seiner Tochter. Nach ein paar Sekunden ließ er sie wieder los, küsste sie auf die Wange und wandte sich dann zu Thomas. Aber auch ich brauche mal Freizeit. Wenn du die Erziehung deines Kindes als Arbeit ansiehst, dann solltest du daran denken, dass während du arbeitest, deine Frau zu Hause an der Erziehung eurer Tochter arbeitet. Und man kann es sich leicht vorstellen, dass dies kein Kinderspiel, sondern ein 24-Stunden-Job ist und auch sie Freizeit braucht. Und überhaupt, sollte man dies nicht als Arbeit, sondern als Freizeit ansehen. Was gibt es Schöneres im Leben, als ein junges Geschöpf wie eure Tochter aufwachsen zu sehen? Ihr Ratschläge zu erteilen, sie zu beschützen oder einfach nur mit ihr zu spielen? Der Mann seufzte und stand auf. Denk immer daran, wenn es überhaupt irgendetwas Lebenswertes gibt, dann ist es deine Frau und deine Tochter. Der Mann nickte, nahm seine Tochter an die Hand und ging zu seiner Frau. Moto war überrascht und erstaunt. Er hatte ja keine Ahnung, dass Thomas über solch ein Verhandlungsgeschick verfügte. Und wie war ich? Fragte Thomas sichtbar stolz und selbstbewusst. Du wirst bestimmt mal ein super Magier sein, aber willst du das wirklich? Willst du dein altes Leben einfach so hinter dir lassen? Und was ist mit deiner Familie? In Kirikorum gibt es keine Aufgabe, die mir einen geeigneten Lebenssinn geben könnte. Danach schlenderten sie gemütlich weiter den Sandweg entlang und Thomas begann etwas zu erzählen. Jedoch hörte Moto nicht wirklich zu. Er tat zwar so, aber seine größte Aufmerksamkeit lag woanders. Unauffällig spähte er umher, horchte und roch, um irgendetwas Seltsames zu entdecken, aber es roch lediglich nach Tier und Bauernhof. Sein Verstand suchte und suchte, aber fand nichts. Ich weiß ja nicht einmal, wonach ich suchen soll. Einen Generator wird es hier wohl kaum geben. Wenn, wird er sich eher im Zentrum befinden oder auf Nox. Aber da komme ich ja niemals hin. Motos Augenmerk richtete sich zum Himmel. Etwas war dort durch die Atmosphäre getaucht und steuerte nun geradewegs auf die Metropole zu. Es näherte sich ziemlich schnell und so langsam konnte man die Konturen eines Raumgleiters erkennen. Hörst du überhaupt zu? Moto schreckte kurz auf. Wieder einmal hatte er sich selbst und die Welt um ihn herum völlig verdrängt und war in seinen Gedanken versunken gewesen. Was ist das dort oben? Fragte er und zeigte in den Himmel. Es fing kurz nachdem du abgereist warst an. Seitdem kommen immer häufiger diese Lichtgleiter, wie die Magier sie nennen. Dann ging Moto ein Licht auf. Das ist es. Ich muss irgendwie in diesen Gleiter, dachte er und beobachtete weiter das Raumschiff. In der Zwischenzeit hatte es die Stadtgrenze überschritten und näherte sich langsamer werdend dem Palast, wo sich die oberste Kuppel öffnete. Der Lichtgleiter bremste stark ab, bis er in den Sinkflug überging und wie ein Adler in der Kuppel landete, die sich daraufhin wieder zu schließen begann. Aber wie komme ich nur ins Schiff? Überlegte Moto, als ihn entfernte Musik aus den Gedanken riss. Er schaute die strohbedeckten Häuserreihen entlang zu einem weiteren Platz. In dessen Mitte stand eine alte Eiche und darum herum mehrere Tische und Bänke. Eine größere Menschenmenge hatte sich dort versammelt und feierte lautstark. Eine Band spielte auf einer Bühne und ein Magier zauberte wundersame Lichtspiele im Takt dazu. Einige Leute saßen auf den Bänken, unterhielten sich und lachten laut, während andere wie wild auf den Tischen tanzten und herumgrüllten. Was feiern die denn da? Ich glaube, das ist ein Straßenfest. Sie feiern den Bau der ersten Kopfsteinpflasterstraße im äußeren Bezirk. Was ist an einer Straße denn so toll? Naja, die Straße ist nur ein Symbol für den Reichtum, der von dem Zentrum herüberschwappt. Aber stelle doch nicht so viele Fragen. Lass doch lieber mitfeiern, schlug Thomas vor und begann auf der Stelle zu tanzen. Ich weiß nicht, ich bin nicht in Stimmung für sowas. Ach was, komm schon, erwiderte Thomas und drängte Moto zur Musik hin. Sein Schädel brummte, als hätte ihn ein Auto überfahren. Er konnte sich nur äußerst dunkel an den gestrigen Abend erinnern. Nur, dass er so viel wie noch nie getrunken hatte, wusste er noch, und dass ihm einmal ein seltsames, heimachendes Kraut in einer Pfeife angeboten wurde. Er erinnerte sich noch daran gezogen zu haben, aber wegen des widerlichen Geschmackes und nach einem langanhaltenden Hustenanfall hatte er die Finger davon gelassen. Danach jedoch herrschte ein absoluter Filmriss, und als nächstes hatte er sich im Schlafgemach der Schwertmagier wiedergefunden. Immer noch ein wenig benommen und benebelt, fiel er aus dem Bett. Kurz schaute er auf eine Wanduhr. Es war kurz nach 8, also noch fast 2 Stunden, bis er sich mit Kijo treffen solle. Außer ihm war niemand in dem Schlafgemach. Die Betten waren verlassen und auch in dem Rest des Gebäudes herrschte eine gähnende Leere. Alle waren ausgeflogen und Moto vermutete, dass sie sich alle bei der Abschlussprüfung befänden. Er verließ das Haus der Magie, aber auch auf dem großen Platz im Zentrum war keine Menschenseele zu finden, als sein Blick plötzlich auf der goldenen Kuppel des Palastes hängen blieb. Sein Verstand wurde gerade erst richtig wach und das Schlafhormon in seinen schlaffen Gliedern begann sich gerade erst aufzulösen. Obwohl es schon Tag war, war der Mond, das Ziel seiner Reise, immer noch leicht zu sehen. Er musste irgendwie nach Nox gelangen, denn er war sich sicher, wenn würde er dort einen Generator ausfindig machen können, also musste er zu dem Lichtgleiter gelangen. Er ging die Stufen hinauf zum Palast, aber die dort postierten Wachen versperrten ihm den Weg. Danach umrundete er das ganze Gebäude, aber alle der insgesamt 4 Eingänge waren bewacht. Keine Chance, ins Innere zu gelangen. Die einzige ihm noch verbliebene Möglichkeit bestand darin, über die Säulen aufs Dach des ersten Stockwerkes zu klettern. Aber es stellte sich heraus, dass dies schwieriger war, als er zunächst dachte. Die Säulen hatten einen Durchmesser von knapp 1 Meter und bis zum Dachgiebel war es bestimmt 5 Meter. Unmöglich, da hochzuklettern, dachte er und gab auf. Ich würde es niemals unbemerkt ins Innere schaffen und selbst wenn, was dann? Wenn ich nur wüsste, ob ich Kijo trauen kann. Nach diesem erfolglosen Versuch wartete Moto vor der Kaserne der Schwertmagier. Nur wenige Leute überquerten an diesem Morgen den Platz. Seinen Kopf auf den Händen abgestützt, saß Moto gelangweilt auf einer Treppe und wartete auf Kijo. Die Zeit verstrich nur sehr schleichend und in der Zwischenzeit war ein weiterer Lichtgleiter in der Kuppel gelandet. Das verwunderte ihn ein wenig, da er bisher kein Schiff wieder abreisen gesehen hatte. Einige Zeit scharrte und schabte er mit den Füßen auf den Boden herum, aber dadurch verging die Zeit auch nicht schneller. »Wartest du schon lange?« fragte plötzlich eine Stimme hinter ihm. Moto erschreckte sich und sprang von den Stufen auf. Kijo schaute ihn mit verwundertem Blick an. »Was ist denn los?« »Ach, gar nichts.« »Alles bereit?« »Was soll ich überhaupt beim Magierrat?« »Oh, es ist eine rein formelle Sache«, antwortete Kijo und marschierte Richtung Palast. »Du musst ihm nur deine Fähigkeit zeigen und dann wirst du vereidigt.« Moto blieb der Atem stehen. Ihm lief es eiskalt den Rücken hinunter. »Aber ich kann das nicht so einfach. Bis jetzt klappte es nur in Extremsituationen.« »Aber Samuel hat dich doch ausgebildet.« »Ja, schon. Dann liegt das ja nur noch an dir. Die Grenze gibt es nur in deinem Kopf.« »Oder sonst sehe das hier ganz einfach als Extremsituation an«, schlug er eher scherzhaft vor und lachte, was Moto jedoch wenig brachte. »Wie lustig, du hast ja gut reden, bist ja schon Magier. Mach dir keine Sorgen, Moto, ich glaube an dich.« Kijo erklomm die Stufen hinauf zum Palast, zeigte den Wachen kurz einen Wisch und schob dann die großen Türhälften auf. »Denk daran nur zu sprechen, wenn du aufgefordert wirst«, flüsterte ihm Kijo zu, während sie sich dem Podest inmitten der finsteren Halle näherten. Kijo kniete nieder und senkte den Blick, was Moto ihm nachtat. Nach einigen Minuten der Stille ertönte eine raue Stimme aus der Dunkelheit vor ihnen. »Magier Kijo, wir hoffen, dass alles zu unserer Zufriedenheit ablief.« »Jawohl, Ehrwürdiger.« »Steh auf, Knabe«, befahl der Großmagier, und als sich niemand angesprochen fühlte, stupste Kijimoto an, der eine Sekunde später auch schon stramm stand. Oh, ich bin kein Knabe. Ich bin immerhin schon 16, also fast erwachsen. Benehmen haben sie ihn aber nicht beigebracht. Entschuldigen Sie, Meister. Nun gut, er steht ja noch am Anfang seiner Ausbildung. Zeig uns nun, welche Fortschritte du gemacht hast. Also, stotterte Moto vor Aufregung und suchte verzweifelt nach einer Ausrede. Aber plötzlich schossen die beiden Türhälften hinter ihnen auf. Erschrocken drehten Moto und Kijo sich um. Drei vom Licht umhüllte Gestalten standen in der offenen Tür. Das Tageslicht überschwemmte den Eingangsbereich, dass nur die dunklen Umrisse zu erkennen waren. Von den zwei kleineren der drei Gestalten ging ein seltsames grünes Leuchten aus. »Diese Besprechung ist nicht öffentlich«, ermahnte der Großmagier die Eindringlinge. Doch diese reagierten nicht. »Warum sitzt ihr eigentlich immer nur im Dunkeln?« Plötzlich verschwand der Lichtkegel um das Podest herum im aufglimmernden Licht mehrerer Wandleuchten. Nun war die runde Halle hell erleuchtet, und man konnte die sieben Ratsmagier auf ihren massiven Thronen aus purem Gold, bestückt mit etlichen zu einem Muster zusammengefügten Edelsteinen, sitzen sehen. Die drei Fremden waren ebenfalls Magier, jedoch in schwarzen Gewändern und mit einem Schlangenwappen auf der Brust, welches Moto noch nie zuvor gesehen hatte. Aber es gab noch etwas anderes, was er bemerkte. Denn als er Kijos stark entsetzten, feindseligen Gesichtsausdruck registrierte, ahnte er Schlimmes. »Uran, wie... ich dachte, du wärest tot!« schrie Kijo aufgeregt, zuckte sein riesiges Schwert hervor und ging in Kampfposition. »Halt, Magier!« befahl einer der Ratsmagier und erhob sich vom Thron. »Ich werde euch beschützen, Meister!« Das war ein Befehl, Schwertmagier. Seine Muskeln waren angespannt und er war jederzeit zum Angriff bereit, aber er gehorchte. »Was wollen Sie hier, Uran? Das verstößt gegen die Vereinbarung.« »Pah! Eine Vereinbarung zwischen einem Wolf und einem Schaf bedeutet nichts. Dieser Palast und diese Stadt gehören von nun ab an wieder mir.« »Was? Das werden wir nicht zulassen. Wollen Sie wirklich einen Krieg riskieren?« Uran grinste nur herablassend. »Einen Krieg? Wie lächerlich. Mit welcher Armee denn?« fragte er fies grinsend. »Während wir hier sprechen, sind eure Magier schon längst meine privaten Sklaven. Wie dumm von euch, sie alle an einen einzigen Ort zu versammeln.« »An einem Ort? Die Abschlussprüfung«, vermutete Moto, als ihm ein Gedanke eiskalt den Rücken hinunterlief. »Thomas!« Ein aufgeregtes Murmeln war zwischen den Ratsmagiern entstanden. Die Angst stand ihnen ins Gesicht geschrieben. »Sie hinterhältige Schwein! Los, Schwertmagier!« befahl der Ratsmagier, aber Kijo gehorchte nicht. »Was für eine Abmachung?« fragte er stattdessen. »Sie widersetzen sich einem Befehl? Ich verlange Aufklärung!« »Sie dachten, sie könnten in Frieden leben, indem sie mir Tribut geben«, beantwortete Uran die Frage. »Was für ein Tribut? Sprich!« »Sie haben dich verraten, Kijo. Dich und eure ganze Stadt. Der Mana-Generator existiert immer noch und durch euer jämmerliches Training habe ich endlich genügend Mana zusammen. Mein Plan steht kurz vor der Erfüllung. Während wir hier sprechen, sind eure Schüler unterwegs, um die vier letzten Metropolen der Menschen zu vernichten.« »Ich werde diese kümmerliche Rasse zerschmettern. Das ist die Endzeit, Kijo, die Endzeit. Die Zeit, die schon so viele erahnt, gesehen oder gewünscht hatten. Ich leite sie ein. Ich weiß, was du jetzt denkst, aber das Ende ist ja nur der Anfang vom Neuern, einer neuen Spezies, einer neuen Epoche und einer neuen Chance für das Leben. Ja, es wird die Epoche einer perfekten Rasse.« Kijos Gesicht wurde finster und kalt. Sein Herz war gebrochen. Denn das Messer des Verrates hatte ihm von hinten erstochen und jetzt umgab ihn nur noch das Nichts. Sein Schwert fiel klirrend zu Boden und er sank auf die Knie. Sein Kampfeswillen, sein Lebenswillen war erloschen. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst. Ihm wurde klar, dass er mit einer Lüge, einer Lebenslüge, gelebt hatte, und als sie durch die nackte Wahrheit der Realität erschlagen wurde, starb auch ein Teil in ihm. Ein Teil einem Krater gleich, der sich mit Schmerz füllte. Aber trotz seines Schmerzes gab es immer noch den Gerechtigkeitssinn, der ihn nach einer diplomatischen Lösung suchen ließ. »Uran, Ihre Ziele entsprechen dem Guten, aber der Pfad dorthin ist der falsche. Wir in Karakorum haben einen unblutigen Weg gewählt. Wenn wir dieselben Interessen verfolgen, dann...« Kijo konnte gar nicht aussprechen. Da wurde er vom schallenden Lachen Urans übertönt. »Der Wolf muss sich nicht mit dem Schaf einlassen. Eure Zeit ist abgelaufen. Du bist ja völlig verrückt«, schrie Moto voller Zorn und Wut dazwischen. Sein gesamter Schmerz und all seine Trauer kamen nun wieder hoch und nährten die flackernde Hassesflamme. Moto ballte die Fäuste zusammen. Er war bereit zu kämpfen. Da spürte er Kijos Hand am Arm. Nicht, er ist viel zu stark. Viel zu stark? Ich bin unbesiegbar, ging Uran die Situation belächelnd dazwischen. Halt die Fresse, brüllte Kijo drohend und hob sein Schwert wieder hoch. Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß, macht sie fertig, befahl Uran seinen beiden Lakaien. Erst jetzt fiel Motos Augenmerk auf die beiden anderen Magier. Ihre Haut wirkte seltsam blass und ihre Gesichter waren tot und leer. In den Händen trugen sie jeweils eine große Doppelaxt. Was zum Teufel ist denn das? Fragte sich Moto, als er die seltsame Gerätschaft auf dem Rücken entdeckte. Es war eine mysteriöse Maschine, die über 6 dicke Schläuche mit den Schultern verbunden war und durch die eine grün schimmernde Flüssigkeit pulsierte. Bisher hatten sie sich wie eine Statue keinen einzigen Millimeter bewegt, aber nach Urons Befehl schwangen sie ihre Äxte hin und her und kamen mit einem Mal zügig näher. Plötzlich zog der eine seine Axt überm Kopf, sprang hoch und sauste durch die Luft auf Moto zu. Angsterstarrt sah er die Axt genau auf sich zukommen. Er wollte zur Seite springen, aber es war schon zu spät. Einen lauten Schrei und ein metallisches Klirren später dachte Moto, dass es aus sei, aber als er seine Augen wieder öffnete, sah er Kijo vor sich stehen. Im letzten Augenblick war er dazwischen gesprungen. Kijo hielt sein Schwert waagerecht vor seinem Brustkorb und parierte den Angriff. Beide Klingen rieben aneinander und der feindliche Magier drückte nochmals fester zu, dass sich die Axt immer mehr und bedrohlicher seiner Brust näherte. Kijo, pass auf! Schrie Moto voller Sorge und wollte ihm zur Hilfe eilen, als er den anderen Magier in der Luft neben sich bemerkte. Des Magiers Beine berührten wieder den Boden und die weit ausgeholte Waffe sauste durch die Luft. Nur knapp konnte Moto noch zur Seite springen, als die gewaltige Axt sich wie Butter in den dunklen Schieferstein schnitt. Ein lauter, ohrenbetäubender Knall schallte durch die Halle und das gesamte Gebäude bebte so stark, dass schon der Putz von den Wänden rieselte. Kleinere Bruchstücke des Schiefers sausten durch die Luft und kamen als Ascheregen wieder hinunter. Unglaubwürdig starrte Moto auf einen ziemlich dicken Riss, der sich von der in den Boden geschlagenen Axt aus fast 2 Meter wie ein Pfeil durch den Boden gebohrt hatte. »Verdammte Scheiße, was mache ich nur?« fragte Moto sich panisch vor Angst, obwohl er genau wusste, was er tun sollte. »Kämpfen? Aber gegen diese Monster? Das schaffe ich doch niemals. Wir werden hier alle sterben. Das ist das Ende.« Kijo gab alles, aber sein Gegner hatte eine ungeheure Stärke und die tödliche Schneide war nur noch 1 Millimeter von seinem Brustkorb entfernt. »Ich muss Moto helfen«, schrie er sich innerlich an, hob sein Bein an und trat auf den Magier ein. Es klappte. Der Magier taumelte ein paar Schritte zurück und Kijo ergriff sofort die Gelegenheit. Er stürmte los, holte weit aus und schlug zu. Sein Schwert durchtrennte den linken Arm und schnitt sich weit in die Seite hinein. Die inneren Organe stellten kein Hindernis dar. Erst an der Wirbelsäule kam die mächtige Waffe zum Stehen. Kijo stemmte sich mit seinem Fuß an dem Magier ab und zog sein Schwert wieder hinaus. Das Blut spritzte aus den riesigen tödlichen Wunden und der Mann brach wie ein Sack voller Kartoffeln zusammen. »Und jetzt stirbst du!« schrie er zornig im Kampfesrausch und wandte sich zum letzten Magier, der gerade erst seine Axt wieder aus dem Boden gerissen hatte und in Kampfposition ging. Kijo schwang sein Schwert einige Male durch die Luft, bis die Spitze anfing zu glühen. Einige Sekunden später holte er nach hinten aus und schlug zu. Wie aus dem Nichts raste eine Feuerwand durch den Raum, traf den Magier und explodierte in einem brennenden Inferno. »Super, Kijo!« schrie Moto im Freudentaumel und rannte zu ihm hinüber. Als er durch den schwarzen Ruß und Qualm der abklemmenden Flammen hindurch etwas Grünes bemerkte, instinktiv stoppte und schaute er genauer hin. Ihm blieb der Atem stehen. Urons Magier war immer noch am Leben. Die Flammen schienen ihn nicht einmal gestört zu haben, denn er hatte keinen einzigen Kratzer. Das kann nicht sein, stotterte Kijo fassungslos vor sich hin, worauf Urons grausiges Lachen zu hören war. Urons Gehilfe wandte sich zu Kijo. Sein Gesicht sprühte nun voller Schmerz und Hass. Die seltsame Maschine auf dem Rücken fing an zu vibrieren, bis der ganze Körper ungelenkt umherzitterte und das grüne Pulsieren in den Schläuchen noch heftiger wurde. Der Magier stieß einen tiefen Schrei aus, beugte sich nach vorne und kam dann ruckartig mit wutentbranntem Gesicht wieder hoch. Die Axt hielt er waagerecht von sich weg und dann begann er sich im Kreise zu drehen. Immer schneller und schneller, bis er wie ein Tornado auf Kijo zusauste. Reflexartig wich Kijo einen Schritt zur Seite, aber es reichte nicht ganz. Die umherwirbelnde Axt streifte ihn am Arm. Mühelos durchschnitt sie die ersten Hautschichten. Blut quoll aus der Schnittwunde und lief den Arm hinunter. Ein kurzer Schmerz meldete sich im Gehirn, aber Kijo ignorierte ihn ganz einfach. Besessen vom Kampfesrausch stürmte er schreiend hinterher. Der umherwirbelnde Magier änderte seine Richtung und schnellte wirbelsturmartig auf Kijo zurück. Aber genau das hatte Kijo erwartet. Sein Schwert raste durch die Luft auf den Magier zu und fraß sich tief in die Taille hinein und dann hindurch zur anderen Seite. In zwei Hälften geteilt brach der Magier zusammen. Kijo war völlig außer Atem und konnte kaum glauben, dass er noch lebte. Und dann spürte er, wie sich eine warme Flüssigkeit an seinem rechten Bein den Weg nach unten bahnte. Ein heftiger Schmerz durchzog Mark und Bein. Er schaute an sich hinunter und bemerkte, dass die eine Seite der Axt in seinem Oberschenkel steckte. »Scheiße«, fluchte er leise vor sich hin. Ihm wurde schwindelig und er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Jede Sekunde drohte er zusammenzubrechen, aber er kämpfte mit vollem Wille und aller Kraft gegen an. »Tja, Uran, du hast mich unterschätzt«, stotterte er, während er gegen die anwachsende Ohnmacht widerstand. »Das ist kein Verlust für mich. Sie waren nur ein Werkzeug und außerdem deine Kameraden. Und ihre Aufgabe haben sie auch so gut wie gemeistert.« »Stirb, Uran!« Kijo holte zum Schlag aus. Die Spitze der Klinge glühte für einen Moment auf, bis die Ohnmacht auch die letzte Festung seines Verstandes überrannte und bezwang und ihm schwarz vor Augen wurde. Sofort, nachdem Kijo zusammengeklappt war, sprintete Moto zu ihm hin. Er kniete sich neben ihn und rüttelte ihn an der Schulter, aber Kijo gab keinen Laut von sich. »Du verdammter Bastard, das ist alles deine Schuld!« brüllte er, ballte seine Hände und stand wieder auf. »Manches Mal sind eben einige Opfer vonnöten.« »Opfer? Du hast alle auf dem Gewissen. All meinen Frust, all das Leiden auf dieser Welt ist ganz allein deine Schuld!« Der Zorn und die Wut peinigten seine Seele, dass eine Welle negativster Emotionen den Verstand mühelos überschwemmte. »Ich hasse dich! Du machst alles kaputt!« schrie Moto und stürmte völlig blind los. Urons Tod war sein einzig verbliebenes Ziel, seine einzige Begierde. Nichts auf der Welt wünschte er sich im Moment mehr. Und dafür hasste er sich selbst, dafür keinen außergewaltlichen Weg gefunden zu haben. Nach ein paar großen Sätzen war er nahe genug. Er sprang hoch und stürzte sich auf Uron, bereit ihm seinen elenden Hals umzudrehen, bis er röcheln und sterben würde. Aber plötzlich merkte Moto, dass es nicht weiterging. Uron hatte beide Arme angehoben. Und um ihn herum hatte sich ein schimmerndes Energiefeld aufgebaut, welches Moto in der Luft erfasste und zurückwarf. Ziemlich hart donnerte er zu Boden und blieb regungslos liegen. Er hatte stark pochende Kopfschmerzen und für einen Moment spürte er keins seiner Gliedmaßen mehr. Irgendwoher hörte er eine entfernte Stimme. Sie schrie irgendetwas und irgendjemand antwortete, aber er konnte sie einfach nicht erfassen, geschweige denn kategorisieren. Erst nach knapp einer Minute normalisierte sich alles wieder und er öffnete stöhnend die Augen. Immer noch leicht benommen fasste er sich am Hinterkopf, als er jemanden über sich entdeckte. »Uran«, dachte er sofort und sprang fast schon auf. Nun war er wieder bei vollem Bewusstsein und auch die Schmerzen hatten sich praktisch in Luft aufgelöst. Sein Puls war auf 180 und er war kampfbereit, aber vor ihm stand nicht Uran, sondern Samuel. Moto schaute suchend umher, aber von Uran war keine Spur zu sehen. »Wo ist Uran?« fragte er hektisch und blickte erneut herum. »Er ist weg.« »Wie weg? Ich meine, warum?« »Uran ist zwar völlig verrückt, aber seinen eigenen Bruder würde er nicht töten.« »Du bist sein Bruder?« »Keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen Kijo helfen«, antwortete der alte Mann und ging zum bewusstlosen Schwertmagier hinüber. Moto folgte ihm, als sein Augenmerk auf die Ratsmitglieder fiel. Die ganze Zeit über hatten sie regungslos das Geschehene beobachtet. Rat und Hilflosigkeit stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Sie wirkten wie paralysiert. »Was ist denn nun mit euch los? Ihr schaut zu, wie euer Volk für Urons miese Pläne trainierte, und jetzt sind sie alle seine Sklaven. Und Kijo? Er hätte für euch sein Leben gegeben. Aber ihr habt ihn kaltblütig verraten. Wollt ihr ihn jetzt einfach so sterben lassen?« Ein kurzes Gemurmel wanderte durch die Ratsmitglieder, und sie warfen sich flüchtige Blicke zu, bis einer von ihnen antwortete: »Wir hatten keine Wahl. Uron ist einfach zu mächtig.« »Keine Wahl? Ihr hättet kämpfen können. Und selbst wenn ihr keine Chance hättet, gibt es Situationen, wo der Tod die bessere Lösung ist.« D- Das haben wir ja auch. Kijo selbst hatte ihn getötet, aber es scheint, als wenn er unsterblich wäre, antwortete ein anderer Ratsmagier. Lass sie, Moto, diese Feiglinge werden einfach nur ausgenutzt, rief Samuel dazwischen. Wie geht's Kijo? Ich konnte die Blutung stoppen, vorerst. Aber er muss dringend ärztlich behandelt werden, sonst kann ich für nichts garantieren. Ist er wach? Fragte Moto, während er näher kam, und Kijo dann leise nach ihm fragte. Ja, ich bin hier, es wird alles wieder gut werden. Moto, du musst Urons Armee aufhalten, sonst ist alles verloren. Aber ich weiß nicht wie. Samuel wird dir bestimmt helfen, los, ihr dürft keine Zeit verlieren. Aber was geschieht mit dir? Und was ist mit dem Mana-Generator? Beeil dich, sonst gibt es niemanden mehr, den der Generator noch aussaugen könnte. Wir werden uns um ihn kümmern, sprach ein Ratsmagier neben Moto. Ihr müsst Uron um jeden Preis aufhalten. Wo fand die Abschlussprüfung statt? Am Tempel der Prüfung. Er befindet sich im Norden. Ich muss euch warnen. Wenn sie wirklich alle Urons Sklaven sind, dann sind das über 150 Mann.